Neulenkbach. Zweites Buch. Von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 11. Das Pendlerdekret. Darf ich Ihnen einen Schluck Cognac anbieten, Herr Generaldirektor? Oh, habt vielen Dank, Herr Reichsbahnführer, sind heute zu gütig. Zum Wohle. Um zum Geschäftlichen zu kommen. Mir deucht Ihre jahrelang verfolgte Vertreibungspolitik der Lowlifes aus den Arbeitervierteln nahe der Fabriken, Herr Generaldirektor, scheint nun doch langsam Früchte zu tragen. Oh, so gütig, Eure Führer durchlaucht. Diese anerkennenden Worte sind mir wahrlich seelenheil. Aber Sie haben ganz recht. Schon sehr bald wird die Bevölkerung des Reichs bereit dazu sein, den nächsten Schritt der Reichsbahnführung zur Reformierung der Wohnverhältnisse mitzutragen. Die gesetzliche Einführung des Pendlerdekrets in einem halben Jahr, das verspreche ich Ihnen, Herr Reichsbahnführer, wird die Übersiedlung unserer Reichsreisenden in die zukünftigen Schienenappartements ganz in unserem Interesse begünstigen. Für die Durchsetzung dieser Reform müsse vorerst, wie Sie natürlich wissen, Herr Reichsbahnführer, eine breite öffentliche Zustimmung erwirkt werden. Ansonsten die Gefahr bestehe... Ja, da seien Sie einmal ganz unbesorgt, mein Guter. Das sollte doch wegen des Pendlerdekrets schon sehr bald geschehen sein, nicht wahr, Herr Generaldirektor? Sie werden sehen, die Reisearbeiter werden dieses mühselige Pendeln schon in wenigen Wochen leid sein. Tag ein, Tag aus sind diese Menschen gezwungen, Stunden auf engstem Raum zu sitzen oder gar zu stehen, um daraufhin endlich auszusteigen, aber sich schon nur in ein paar Stunden erneut in die arg überfüllten Garnituren der vorsintflutlichen Regionalzüge zu quetschen, um endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen zu können. Auch die Schaffung der regionalzüglichen Lehrabteile zur Entlastung regulärer Lehranstalten wird dazu beitragen, den für dieses Vorhaben notwendigen Unmut in der Bevölkerung herbeizuführen. Es gibt wohl nichts Lästigeres, als quengelige Schüler, wenn der brave Reisende doch nichts Geringeres als wenigstens am Morgen ein paar Augenblicke des Friedens und der Ruhe wünscht. Sobald dann der von uns ersehnte Schwellenwert zum Aufstand fast erreicht sein sollte, werden die geplagten und müden Reisenden in jener Stunde der Not meinen Reformplan, die neue Fahrtrichtung der neuen Reichsbahn, geradezu willkommen heißen. Auf ans Werk, Herr Generaldirektor. Es gibt viel zu tun. Sehr wohl, Herr Reichsbahnführer. Reis heil, Herr Reichsbahnführer. Ende des 11. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Wooden floor, smell yesterday's whiskey, hear rattling at the door. A railroad man looking for me, I'm scared as I can be. I open my eyes and realize it's just another dream. I hear your train, are you traveling my way?